Von Einstein gibt es viele Anekdoten und witzige Zitate. Legendär ist auch sein Aussehen. Die Haare lang und unordentlich, die Füße in einfachen Lederschuhen. Er ist das perfekte Klischee des etwas verrückten, genialen Professors. Albert Einstein ist schon als Schüler anders. Als Kind liest er Bücher über Politik und Wissenschaft, interessiert sich für die verschiedensten Themen. Und er beginnt schon früh, viele Fragen zu stellen. Die Disziplin an seinem Münchner Gymnasium kann er nicht akzeptieren. Mit 17 verlässt er diese Schule und gibt im Protest gegen das autoritäre militärische Deutsche Reich auch direkt seine württembergische Staatsbürgerschaft ab. Schon in diesem Alter ist er Pazifist. In der Schweiz macht er dann sein Abitur und studiert am Polytechnikum in Zürich. Nach dem Studium arbeitet er zuerst als Hauslehrer, bevor er im Juni 1902 eine Stelle am Patentamt in Bern bekommt. In Bern beginnt er mit seinen wissenschaftlichen Studien. 1905 wird sein wissenschaftliches Wunderjahr. Er publiziert 4 wichtige Texte. In nur wenigen Jahren wird er zum bekanntesten Wissenschaftler. 1914 bekommt er einen Job an der Preußischen Akademie der Wissenschaften in Berlin. Der Physiker ist ein Mann mit vielen Facetten. Er heiratet 2-mal, aber beide Ehen sind schwierig. Er ist witzig und selbstironisch, kann aber mit seinen Worten auch verletzen. Er ist Jude, sagt aber, dass er nicht an Gott glaubt. Trotzdem wird er Teil der jüdischen Gemeinde in Berlin, als der Antisemitismus im Land immer größer wird.